Want to just greet those again on the website. Wir grüßen die auf der Webseite. And be sure to sign our guest book if you'd like. Und geht sicher, dass ihr auch unterschreibt in unserem Gästebuch, wenn ihr gern möchtet. We'd love to hear from you. Wir würden gern von euch hören. Okay, 1 Samuel chapter 3. 1. Samuel Kapitel 3. And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Bless it to our hearts, I pray. Segne das zu unseren Herzen, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, starting with verse 1. Vers 1. Now the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. And the word from the Lord was rare in those days. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visions were infrequent. Ein Gesicht war nicht häufig. And there's a reason for that. Und da gibt es einen Grund dafür. Because if God doesn't have a faithful person to receive his word, he doesn't give his word. Weil wenn Gott keinen treuen Menschen hat, dem er sein Wort geben kann, dann gibt es auch nicht. It was the Lord Jesus himself who said. Es war der Herr Jesus selbst, der gesagt hat. In Matthew 7:6. In Matthäus 7:6. Don't throw your pearls to swine. Werfe nicht die Perlen vor die Schweine. God doesn't do it either. Gott macht das auch nicht. The word of God was rare in those days. Das Wort Gottes war selten in diesen Tagen. A revelation. Die Offenbarung. Because they were living in the time of the judges. Weil sie in der Zeit der Richter gelebt haben. And as we read the last verse in the book of Judges. Und wenn wir den letzten Vers im Buch der Richter lesen. It says, and everyone did what was right in their own eyes. Da steht, dass jeder das getan hat, was richtig in seinen eigenen Augen war. And just to quickly review. Und um das jetzt kurz zu wiederholen. We have the story of Hannah. Wir haben die Geschichte von Hannah. Hannah couldn't give birth. Hannah konnte keine Kinder gebären. She prayed to God. Sie hat zu Gott gebetet. And she said, God, I will dedicate this child to you, but give me a male child. Und sie hat gesagt, Gott, ich werde dieses Kind dir widmen, aber bitte gib mir ein männliches God Kind. Gave her a child. Und Gott hat ihr ein Kind gegeben. A son. Einen Sohn. She dedicated her son to the Lord. Sie hat ihren Sohn dem Herrn gewidmet. God gave her 5 children to replace the one son. Und Gott hat ihr dann 5 Kinder gegeben, um diesen einen Sohn zu ersetzen. And this is in a time when Eli is the priest. Und das war zu der Zeit, wie Eli Priester war. Eli's 2 sons are extremely evil in the sight of the Lord. Und die 2 Söhne von Eli waren extrem böse im Gesicht des Herrn. And God said to Eli in verse 29 of chapter 2, "Why do you kick at my sacrifice?" Und Gott hat zu Eli gesagt, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer? And honor your sons above me. Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. So God's about to do a brand new thing. Und Gott ist jetzt gerade dabei, etwas ganz Neues zu machen. As we find in 1 Samuel chapter 3 in verse 11. Wie wir dann finden, 1. Samuel 3, Vers 11. The Lord said to Samuel, "Behold, I am about to do a thing in Israel." Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel. At which both ears of everyone will hear it with tingling, or will tingle. Dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. I don't know what it says in the German there. What does it gellen, say? And some one scholar it's said like it's a loud, it's like a hammer on a bell. Es ist so wie ein Schlag auf eine Glocke. So this English word tingling doesn't give the right the idea. Also das Englisch, die englische Übersetzung gibt das eigentlich nicht ganz genau wieder. But everyone who hears it, it will clang is a better word. Also dass jedem, der es hört, die Ohren gellen sollen. Okay, and God was about to do a brand new thing. Und Gott war gerade dabei, was ganz Neues zu machen. But he was going to do it through a messenger. Aber er wollte es eben durch einen Botschafter machen. Somebody who was available to hear his word. Jemand, der bereit war, sein Wort zu hören. Now God did a brand new thing in my family. Und Gott hat eine ganz neue Sache in meiner Familie getan. I was the first one on my mother's side and my father's side. Ich war der Erste auf der Seite meiner Mutter und auf der Seite meines Vaters, to be born again, der wiedergeboren war, at least in this generation. Zumindest in meiner Generation. I was a complete oddball. Ich war total komisch. Strange. Yeah, it was weird. Es war wirklich eigenartig. My mother said, "You are Martin Luther." Meine Mutter hat gesagt, du bist ein Martin Luther. I said, "I'm not. I'm just got Jesus on the inside." Und ich habe gesagt, das bin ich nicht. Ich habe einfach nur Jesus in mir drinnen. And I remember at my wedding. Und ich kann mich erinnern, bei meiner Hochzeit I had to sing a song. muss ich dieses Lied singen. And because half 150 Koreans there and 150 Slovaks there. Weil da waren so 150 Koreaner da und dann auf der anderen Seite 150 Slowaken. And Mary's father said, you know, it's traditional for the groom to sing to the bride. Und der Vater von der Mary hat gesagt, weißt du, es ist eine Tradition, dass der Bräutigam der Braut ein Lied singt. I said, okay. Und ich habe gesagt, na gut. So I sang a song about the Lord. Und also habe ich ein Lied über den Herrn gesungen. And I said, 4 years ago I gave my 4 years ago I became a Christian. Und ich habe gesagt, vor 4 Jahren bin ich Christ geworden. I didn't even realize what I had said. Und mir war überhaupt nicht klar, was ich da gesagt habe. Because in my eyes, weil in meinen Augen, I became a Christian on the inside. Wurde ich ein Christ eben innen drinnen. And when I said that, it made kind of an uproar among the 150 Slovaks. Und wie ich das gesagt habe, gab es da so einen Aufruhr unter den 150 Slowaken. My mother came over and she said, Robert, do you realize what you just said? Meine Mutter ist zu mir gekommen und gesagt, Robert, ist dir klar, was du gerade gesagt like, hast? Like, what were you before? Were you a Muslim? What were you? Was warst du denn vorher? Vielleicht ein Moslem oder was? Like all these people are wondering what you were before. Also all diese Leute fragen sich jetzt, was du vorher warst. They were all at your christening. Sie waren ja alle bei deiner Taufe dabei. I said, Mom, don't worry about it. I'll take care of it. Und ich gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich da schon. Just send them over to me and then I would begin to explain. Schick sie einfach zu mir und ich werde ihnen dann erklären. And God wants to do a new thing. Gott möchte eine neue Sache machen. In all of our lives. In allen unseren Leben. But God is looking to find a person. Aber Gott sucht nach einer Person. That he can entrust with his word. Die er mit seinem Wort anvertrauen kann. And this is what Paul says in 2 Timothy 2:2. Und das sagt der Paulus in 2. Timotheus 2:2. He said, Timothy, entrust the word to faithful men. Er sagt, Timotheus, vertraue das Wort treuen Männern an. God is looking for a faithful person. Gott sucht nach einer treuen Person. God is looking for a particular disposition in the heart. Gott sucht nach einem bestimmten Zustand im Herzen. That will receive the word. Die das Wort einfach annimmt. The way that God wants that person to receive it. So wie Gott das will, dass diese Person das Wort annimmt. And this person was little Samuel. Und diese Person war der kleine Samuel. Just a little boy. Nur ein kleiner Bub. I don't know, maybe 5, 6, 7 years old. Vielleicht war er 5 oder 6 oder 7 Jahre alt. Maybe a little older. Vielleicht sogar älter. But he was a boy. Aber er war einfach noch ein Bub. And he had a heart after God. Und er hatte ein Herz nach Gott. Just like King David did. Genauso wie der König David. And let's read on here. Lesen wir weiter. Verse 2, it happened at that time, as Eli was lying down in his place, now his eyesight had begun to grow dim and he could not see well. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. And the lamp of God had not yet gone out and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. That the Lord called Samuel and he said, Here am I. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, Hier bin ich. Then he ran to Eli and said, Und er lief zu Eli und sagte, Here I am. Hier bin ich. For you called me. Du hast mich gerufen. But he said, I did not call. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen. Lie down again. Leg dich wieder schlafen. So he went and laid down. Und er ging hin und legte sich schlafen. And the Lord called yet again. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, Hier bin ich. For you called me. Denn du hast mich gerufen. But he answered, I did not call, my son. Lie down again. Und er antwortete, Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder hin. Now watch verse 7. Jetzt schaut da kurz zu. Now Samuel did not yet know the Lord. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Nor had the word of the Lord yet been revealed to him. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. That's what I was like when I was a kid. Und so war das bei mir, wie ich ein Kind war. Because of my family situation. Wegen der Situation in meiner Familie. And the difficulty of it. Und die Schwierigkeit davon. I began to pray when I was in kindergarten. Habe ich begonnen zu beten, wie ich im Kindergarten war. On my knees every night. Auf meinen Knien jeden Abend. Until I was 18 years old. Bis ich 18 war. And I prayed to the Lord. Und ich habe zum Herrn gebetet. But I did not know the Lord. Aber ich habe den Herrn nicht gekannt. Because his word was not yet revealed unto me. Weil sein Wort mir noch nicht offenbart worden war. And that Monday morning at the County College of Morris in New Jersey. Und an diesem Montagmorgen in dem County College von in New Jersey. A lady shared the word of God with me. Hat eine Frau das Wort Gottes mit mir geteilt. And God revealed himself to me. Und Gott hat sich mir offenbart. And I was born again. Und ich war wiedergeboren. Now watch verse 7 again. Samuel did not yet know the Lord. Vers 7 nochmal. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Nor had the word of the Lord yet been revealed to him. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. My mother received the Lord at 52 years old. Meine Mutter hat den Herrn mit 52 Jahren angenommen. It had not yet been revealed to her. Es hatte bis dahin noch nicht, es war ja noch nicht offenbart worden. Walter Palm, who is now with the Lord, der jetzt mit dem Herrn ist, had the word of the Lord revealed to him at 78 years old. Ihm wurde das Wort des Herrn mit 78 Jahren offenbart. When he came to our church, wie er zu unserer Gemeinde gekommen ist, he said, "I've been through three wars." Hat er gesagt, ich bin schon durch drei Kriege durchgegangen. And I did not think that I could find the goodness of God. Und ich habe nicht gedacht, dass es möglich wäre, die Güte Gottes zu finden. Until I walked into this church. Bis ich in diese Gemeinde gekommen bin. And he gave his life to the Lord at 78 years old. Und er gab sein Leben dem Herrn mit 78 Jahren. The word of the Lord was revealed to him. Das Wort des Herrn ist ihm offenbart worden. Now, let's continue. Verse 8. Vers 8. So the Lord called Samuel again for the third time. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal. And he arose and went to Eli and said, und er stand auf, ging zu Eli und sagte, here I am, hier bin ich, for you called me. Denn du hast mich gerufen. I wonder what how he was saying this, you know? Ich frage mich, wie er das wohl gesagt hat. I don't think he was like this huffy puffy little kid. Ich glaube nicht, dass er dieser weiß nicht, starke, verärgerte Bub war. I think he was a normal kid like anybody else. Er war einfach ein ganz normaler Bub. Maybe he was slightly irritated as a little boy. Who vielleicht knows? War er ein bisschen irritiert oder verärgert als Maybe ein he Bub. Was smiling. Oder vielleicht hat er auch gelächelt. Here I am, for you called me. Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Maybe he thought Eli was playing a game with him. Vielleicht hat er gedacht, dass der Eli mit ihm spielt. Hey Samuel. Hey Samuel. Yes. Ja. Here I am. What do you want? Hier bin ich. Was willst du? I didn't call you. Ich habe dich nicht gerufen. Sure. Ja, sicher. Go back to sleep. Leg dich wieder hin. Samuel. Samuel. Okay. Okay. Okay. Yes. What do you want? Ja. Was willst du? I didn't call you. Ich habe dich nicht gerufen. Go back to sleep. Leg dich wieder hin. Okay. Okay. Okay. Samuel. Samuel. Okay. I'm here. You did call me. Ich bin da. Du hast mich gerufen. No, I didn't call you. Nein, ich habe dich nicht gerufen. But watch what it says. Und dann schau, was es da steht. Verse 8. So the Lord called Samuel for the third time. Also der Herr rufte Samuel zum dritten Mal. He arose and went to Eli and said, "Here I am, for you called me." Er stand auf, ging zu Eli und sagte, "Hier bin ich, denn du hast mich gerufen." Then Eli discerned that the Lord was calling the boy. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. And Eli said to Samuel, und Eli sagte zu Samuel, "Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you will say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" Geh hin, leg dich schlafen, und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, "Rede, Herr, denn dein Knecht hört." Do you hear those words? Hast du diese Worte gehört? Lord, your servant is listening. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. This is a very accurate description of the kind of disposition that God is looking for to speak to. Und das ist eine sehr genaue Beschreibung von der Art von Einstellung, die Gott sucht, wo er dann zu jemandem sprechen kann. Your servant is listening. Dein Knecht hört zu. I am not serving myself. Ich diene nicht mir selbst. God doesn't speak to people who serve themselves. Gott spricht nicht zu Menschen, die sich selbst dienen. Romans chapter 2, the wrath of God, Römer 2, die Rache Gottes, is revealed against people who are selfishly ambitious. Zeigt sich gegen die Leute, die einfach selbstsüchtig sind in ihren Ambitionen. But the Lord was looking for someone he could speak to. Aber der Herr hat nach jemandem gesucht, zu dem er sprechen konnte. Who would receive his word in honor. Der sein Wort in Ehre annehmen würde. And so he says, say these words. Also sagt er, sag diese Worte. Speak, Lord, your servant is listening. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Now, listen to this. This is from Matthew Henry. Und hört euch das jetzt an. Das ist von Matthew Henry. A scholar from England. Ein Schriftgelehrter von England. He says, such mistakes we make often. Solche Art von Fehlern machen wir oft. More often than we think. Öfters als wir glauben. God calls to us. Gott ruft uns. By His word. Durch sein Wort. And we think. Und wir denken. It is only the minister who calls. Dass es nur der Prediger ist, der ruft. We make this mistake more often than we think. Wir machen diesen Fehler viel öfters als wir denken. For it is God who calls. Denn es ist Gott, der ruft. But we mistake it for the preacher. Aber wir glauben fälschlich, dass es der Prediger ist. That's a good principle, huh? Das ist ein gutes Prinzip, oder? This we find also in 1 Thessalonians chapter 2. You don't have to turn there. I'll just read it. Das finden wir auch in 1. Thessalonicher 2. Where Paul says to the Thessalonians. Wo Paulus zu den Thessalonikern sagt. Verse 13. For this reason we also constantly thank God that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God. Und darum danken auch Gott, wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, dem Glaubenden, auch wirkt. Right, which also performs its work in you who believe. Das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. A believing heart. Ein glaubendes Herz. God wants to entrust his word into someone's heart. Gott möchte sein Wort jemandem anvertrauen. Who is ready to allow his word to work. Der auch bereit ist, das Wort in ihm selbst arbeiten zu lassen. And the nature of God's word is to serve. Und die Natur vom Wort Gottes ist zu dienen. So when we come to service, dass wenn wir zum Gottesdienst kommen, this is the classic disposition that God would want. Dann ist das die klassische oder die richtige Einstellung, die Gott möchte. Lord, speak to me. Herr, sprich zu mir. Your servant is listening. Dein Diener hört zu. And this word listening, I looked it up in the Hebrew. Und dieses Wort zuhören habe ich mir im Hebräischen angeschaut. It means to listen with the intent to obey. Das bedeutet zuzuhören mit der Absicht auch zu gehorchen. It is a very concentrated listening. Das ist ein sehr konzentriertes Zuhören. It's like you're receiving instruction to do something. Das ist so wie wenn du Anweisung erhältst, wie etwas zu tun. Now in James chapter 1. In Jakobus 1. Is a wonderful verse here. I'll read it. You don't have to turn there either. Müsst dort auch nicht hin aufschlagen. It's going to take too long. Wird es zu lang dauern. But listen to this verse. Hört euch diesen Vers an. The second part of James chapter 1 verse 21. Der zweite Teil von Jakobus 1, 21. And here's the attitude of the heart that God's looking for. Und da ist die Herzenseinstellung, die Gott sucht. In meekness receive the word implanted. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Which is able to save your souls. Das eure Seelen zu erretten vermag. God's word works in us. Gottes Wort arbeitet in uns. God knows my needs. Gott kennt meine Bedürfnisse. God speaks to me. Gott spricht zu mir. But much of the time, aber sehr oft, I don't hear it. Hör ich's nicht. Because of one of a number of things. Wegen verschiedener Dinge. First, I'm indifferent to the reality that he will speak. Zunächst ist es mir gleichgültig, die Realität, dass er sprechen wird. Another service. Ah, wieder ein Gottesdienst. Maybe I'll take notes so I won't fall asleep. Vielleicht schreibe ich ein bisschen mit, damit ich nicht einschlafe. Oh, good, a new song. Ah, ein neues Lied. Oh, that's great. Ah, das ist super. I hope God sees all I'm doing for him. Ich hoffe, dass Gott sieht alles, was ich für ihn mache. I like these Wednesday night services because they're not so long. Ich mag diese Mittwochabend-Gottesdienste, weil die nicht so lang sind. Well, I guess I can learn something about history tonight. Ah, ich glaube, ich kann ein bisschen was über Geschichte lernen heute. But ignorant of the fact that God wants to speak. Aber unwissend oder unbedenkend, dass Gott sprechen möchte. 7 times in Revelations chapter 2 and 3. 7 Mal in Offenbarung Kapitel 2 und 3. He that has an ear. Er, der dein Ohr hat. Let him hear what the Spirit has to say to the churches. Lass ihn hören, was der Geist den Gemeinden sagen möchte. The Spirit wants to speak tonight. Der Geist möchte heute sprechen. Beyond the preacher. Über den Prediger hinaus. The preacher communicates the word. Der Prediger kommuniziert das Wort. But God speaks far beyond that. Aber Gott spricht weit über das hinaus. So many times I'm standing at the door. So oft stehe ich an der Tür. And someone says, "Wow, that was. Thank you for speaking right to me." Und jemand sagt zu mir, ja, danke, dass du wirklich mir direkt ins Herz gesprochen hast. I say, what did I say? Und ich habe gesagt, und ich sage, was habe ich denn gesagt? And then they say, you said this. Und dann sagen sie, du hast das gesagt. And I say, I did not say that. Und ich sage, ich habe das nicht gesagt. Listen to the tape. Hör dir die Kassette you an. You will not find it on the tape. Du wirst es nicht auf der Kassette finden. But go lie down again. Aber geh und leg dich wieder hin. And this time say, und diesmal sag, Lord, Herr, speak to me. Sprich zu mir. Thy servant is listening. Dein Diener hört zu. I didn't say that. Ich habe das nicht gesagt. But the Spirit of God was saying it. Aber der Geist Gottes hat es gesagt. Because the Holy Spirit does speak today. Weil der Heilige Geist heute spricht. A lot of but let's say this, the Holy Spirit speaks more than we would imagine. Der Heilige Geist spricht mehr, als wir glauben würden. And sometimes a lot less than we imagine. Und manchmal auch viel weniger, als wir uns vorstellen. When I was in Greece one time, wie ich einmal in Griechenland war, my friend Tom was there. War mein Freund Tom dort. Pastor Tom, he's now with the Lord. Der ist jetzt mit dem Herrn. And he was sharing, he had some missionaries coming to his church. Und da waren einige Missionare, die zu seiner Gemeinde gekommen sind. And the head of this mission group, und der Leiter dieser Missionsgruppe, said to my friend Tom, hat zu meinem Freund Tom gesagt, he said, the Lord told me, der Herr hat mir gesagt, that I should speak tomorrow morning at church. Dass ich morgen in der Früh in der Gemeinde sprechen soll. Wow, very dangerous. Sehr gefährlich. I mean, when you say the Lord told me, you need to be real careful. Wenn du sagst, der Herr hat mir gesagt, dann musst du sehr vorsichtig you sein. You have to leave room to prove it. Du musst Raum lassen, um das auch zu beweisen. Or you will end up making a total, I don't want to say jackass, I'll just say a total fool out of yourself. Oder du machst vielleicht einen totalen Narren aus dir selbst. The next morning this guy laying in bed, am nächsten Morgen ist dieser Mann eben im Bett gelegen. Hello Tom. Er gesagt, hallo Tom. I'm sick. Ich bin krank. Can you preach? Kannst du predigen? What about the Holy Spirit? Was ist jetzt mit dem Heiligen Geist? Didn't the Holy Spirit know you're going to be sick? Hat der Heilige Geist nicht gewusst, dass du krank bist? Or did the devil make you sick? Oder hat der Teufel dich krank gemacht? See, a lot of nonsense goes on. Da ist einfach viel Unnützes oder Dummes, was passiert. We have to be very careful right here. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. But the Lord, the Spirit of God does speak. Aber der Geist Gottes spricht. And if I don't think he speaks, und wenn ich nicht glaube, dass er spricht, I'm in trouble. Dann habe ich Schwierigkeiten. And if I presume he spoke when he didn't speak, I'm in trouble. Und wenn ich annehme, dass er gesprochen hat, wenn er doch nicht gesprochen hat, habe ich auch Schwierigkeiten. So I want to be a person who knows when the Lord is speaking. Also möchte ich ein Mensch sein, der weiß, wann der Herr spricht. Or at least thinks he does. Oder zumindest glaubt es zu tun. But at least doesn't say he definitely did. Aber zumindest nicht jemand, der sagt, ja, ich habe auf jeden Fall gehört, dass das Gott war. Ich glaube, but let's prove it. Aber lass es das prüfen. Now in 1978 I was in Finland. 1978 war ich in Finnland. And this girl gave this testimony. Und so ein Mädchen hat ein Zeugnis gegeben. And I was sitting way up top at the seminar. Und ich bin da ganz weit oben gesessen bei diesem Seminar. And this young Finnish girl gets in the pulpit to give a testimony. Und dieses junge finnische Mädchen kommt zur Kanzel, um ein Zeugnis zu geben. And she says, und sie sagt, do any of you Americans have a heart for Central Europe? Haben irgendwelche von euch Amerikanern ein Herz für Zentraleuropa? There are so many people. Es gibt so viele Menschen. Hungary, Ungarn, Czechoslovakia, Tschechoslowakei, in that area of the world. In diesem Gebiet der Welt. And this Scud missile came up from the pulpit. Und poof, right through my heart. Und diese Rakete ist da von der Kanzel gekommen und ist direkt in meinem Herzen gelandet. I mean, God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. I think. Glaube ich. I think. Glaube ich. And I told her, I said, that was me. Und ich habe zu ihr gesagt, das war ich. I think God's calling me there. Ich glaube, Gott ruft mich dorthin. I think. Ich glaube. I mean, how do you know? Ich meine, wie weißt du das? I mean, it went through me like a rocket. Es ist wie eine Rakete durch mich durchgeschossen. That's for sure, but was it God? Das ist sicher, aber war das Gott? Then I went back to the States. Und dann bin ich nach Amerika zurück. I finished Bible college. Habe die Bibelschule fertig gemacht. I started a Bible study in Holyoke, Massachusetts. Und habe dann eine Bibelrunde angefangen in Holyoke, Massachusetts. It was going wonderful. Und das ist wunderbar gegangen. We had a lot of people coming. Das sind viele Leute gekommen. We were meeting in the basement. Wir haben uns im Keller getroffen. There were so many people, we took the walls out. Da waren so viele Leute, dass wir schon die Wände wegreißen mussten. Also zumindest eine. And it was just growing and growing. Das ist einfach gewachsen und gewachsen. I was 24 years old. Ich war 24 Jahre alt. And everyone was older than me. Und alle waren älter als ich. But they were coming. Aber sie sind gekommen. And then they organized this thing. Und dann haben sie diese Sache organisiert. And they asked me. Und sie haben mich gefragt. Let's become a church. Lass uns doch zu einer Gemeinde werden. He's a bank manager. Er ist ein Bankmanager. And we have 3 counselors from the university. Und wir haben 3 Ratgeber von der Universität. We'll organize a committee. Wir werden ein Komitee organisieren. A board. Einen Vorstand. We'll take offerings. Wir werden Spenden einnehmen. And we'll hire you. Und wir werden dich einfach anstellen. I thought, oh my gosh. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn. I don't know. Ich weiß nicht. They said, what do you think? Und sie haben gesagt, was meinst du? And I thought about it. Und ich habe darüber nachgedacht. And I said, I'll give you the answer, und habe gesagt, ich werde euch die Antwort but first geben. I've got to go to Europe. Aber zuerst muss ich nach Europa. Because something happened 4 years ago. Weil vor 4 Jahren ist da was passiert. And I have to go prove whether it was the voice of God or not. Und ich muss gehen und prüfen, ob das die Stimme Gottes war oder nicht. So my wife and I came to Europe. Also sind meine Frau und ich nach Europa gekommen. We traveled around Europe. Wir sind durch Europa gereist. We came to Austria. Sind nach Österreich gekommen. We spent some time with the Finnish team that was here. Und haben Zeit mit dem finnischen Team, das hier war, verbracht. And then we left. Und dann sind wir weggefahren. And I said to my wife, from the 7 countries that we visited, which one is on your heart? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, von diesen 7 Ländern, die wir besucht haben, welches ist auf deinem Herzen? Liegt auf deinem Herzen? She said Vienna. Und sie hat gesagt, Wien. I said, me too. Und ich habe gesagt, bei mir genauso. I said, let's go back. Und dann sagte ich, lass uns zurückgehen. I'll be the song leader. Ich werde der Gesangsführer sein. And we'll help them with the music. Und wir werden ihnen mit der Musik helfen. So we came back. Wir sind zurückgekommen. And they all left. Und die sind alle weggegangen. And the rest is history. Und der Rest ist Geschichte. God did speak. Gott hat gesprochen. And I told that girl. Und ich habe zu diesem Mädchen gesagt. I said, God spoke to you. That's why we have a church in Vienna. Gott hat zu dir gesprochen und deshalb gibt es eine Gemeinde He in Wien. Spoke through you. Er hat durch dich gesprochen. And she can't believe it. Und sie kann es nicht glauben. She's like, no, no, it would have happened anyway. Und sie sagt, nein, das wäre sowieso passiert. I said, no, it would not have happened. Und ich habe gesagt, nein, das wäre nicht passiert. God spoke through you to me. Gott hat durch dich zu mir gesprochen. And to this day she can't believe it. Und bis heute kann sie das nicht glauben. And this is the way it is. Aber so ist es. God is speaking. Gott spricht. But we need to have a certain disposition in the heart. Aber wir müssen eine bestimmte Einstellung in unserem Herzen haben. To hear the voice of the Lord. Auch das, die Stimme des Herrn auch zu hören. Or else we just might hear our stomach gurgling. Weil sonst hören wir vielleicht nur unseren Magen knurren. Too much pepperoni pizza the night before. Vielleicht zu viel Pizza am Abend zuvor. God is speaking to me. Gott hat zu mir gesprochen. What is he telling you? Was sagt er denn? And some weird, bizarre thing comes out. Da kommen irgendwie ganz eigenartige Dinge heraus. Right? But he speaks through his word. Aber er spricht durch sein Wort. And he speaks accurately. Und er spricht genau. And let me just end with one verse in 1 John chapter 4. Und ich möchte jetzt nur mit einem Vers enden in 1. Johannes Kapitel 4. It says in verse 1. Vers 1. Beloved, do not believe every spirit. Geliebte, glaub nicht jeden Geist. You see, there's more spirits speaking than just the Holy Spirit. Sieht, es gibt mehrere Geister, die sprechen. Es ist nicht nur der Heilige Geist. But test the spirits to see whether they are from God. Sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. God wants to speak to us. Gott möchte zu uns sprechen. And when the Lord speaks to me for the first time. Und wenn der Herr zu mir zum ersten Mal spricht. I can say with all my heart, I know the Lord. Dann kann ich mit meinem ganzen Herzen sagen, ich kenne den Herrn. He spoke to me. Er hat zu mir gesprochen. And when God speaks to me, it's accompanied by love, joy and peace. Und wenn Gott zu mir spricht, dann kommt da Liebe, Freude und Frieden. Long suffering, gentleness, Geduld, goodness. Sanftmut und Meekness, faithfulness, Sanftmut, Treue and self-control, und Selbstkontrolle. The nine fruit of the Holy Spirit. Die neun Früchte des Heiligen Geistes. I can't say that God spoke to me. Ich kann nicht sagen, dass Gott zu mir gesprochen hat. The Spirit of God spoke to me. Der Geist Gottes hat zu mir gesprochen. And yet I don't manifest the Spirit of God. Und dennoch manifestiere ich nicht den Geist Gottes. Watch this. Schaut euch das an. In verse 6, the boldness from which with which John the Apostle speaks. Verse 6 of chapter 4, 1 John. 1 John 4, verse 6. 1 John 4, verse 6. We are from God. Wir sind aus Gott. He who knows God listens to us. Wer Gott erkennt, hört uns. Now, I'm not saying that. Ich sag das nicht. This is an apostle saying that. Das sagt ein Apostel. I'm not an apostle. Ich bin kein Apostel. The apostle says, he who listens to the apostles. Der Apostel sagt, wer den Apostel zuhört. He who knows God listens to them. Wer Gott erkennt, hört ihnen zu. He who is not from God does not listen to the apostles. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. The apostles have spoken. Die Apostel haben gesprochen. It's written right here. Das steht da. Now watch the next verse and we'll close. Schaut euch den nächsten Vers an und dann schließen wir. Beloved, let us love one another. Geliebte, lasst uns einander lieben. For love is from God. Denn die Liebe ist aus Gott. And everyone who loves is born of God and knows God. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Everyone who loves is born of God. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Right? Watch this now. Here's the point. Schaut euch das an und hier kommt der Punkt. If I know God, wenn ich Gott kenne, then God's love will flow through me. Dann wird Gottes Liebe durch mich durchfließen. If I don't know God, wenn ich Gott nicht kenne, which means God doesn't speak to me, das bedeutet, dass Gott nicht durch zu mir spricht, then God's love won't be manifested through me. Dann wird Gottes Liebe auch nicht manifestiert werden durch mich. You can't separate the two. Du kannst die zwei nicht trennen. You can't be this harsh person. Du kannst nicht diese harte Person sein, who God speaks to. Zu der Gott spricht. God speaks to the meek heart. Gott spricht zum sanftmütigen Herz. What is a meek heart? Was ist ein sanftmütiges Herz? It is a heart that doesn't threaten. Das ist ein Herz, das nicht verängstigt. Is not threatened. Das auch nicht verängstigt ist. It's a heart that doesn't look to itself. Ein Herz, das nicht das eigene sucht. It's a heart that finds its strength in God. Sondern ein Herz, das seine Stärke in Gott findet. It finds its purpose in God. Seinen Sinn in Gott. It's not self-ambitious. Ist nicht so selbstambitioniert. It's trusting in the Lord. Sondern vertraut dem Herrn. That's why James said, receive the word of God in meekness. Deswegen sagt Jakobus, empfängt das Wort Gottes in Sanftmut. In plain words, in einfachen Worten. Speak to me. Sprich zu mir. Thy servant is listening. Dein Diener hört zu. It's not speak to me. Es ist nicht so, sprich zu mir. I who serve myself am listening. Ich, der ich mir selber diene, hört zu. No. Speak to me. Sprich zu mir. I am your servant. Ich bin dein Diener. And the servant of God, und der Diener Gottes, is a vessel of love. Ist ein Gefäß der Liebe. Isn't that great? Ist das nicht wunderbar? So God wants to speak to me. Also will Gott zu mir sprechen. And I know that God speaks to me. Und ich weiß, dass Gott zu mir spricht. Through the Spirit. Durch den Geist. When it's accompanied by the fruit of the Spirit. Wenn es von den Früchten des Geistes begleitet wird. There's no anxiety. Da gibt's keine Angst. Oh, Pastor, God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. I gotta go to the mission field now. Ich muss jetzt unbedingt aufs Missionsfeld gehen. You gotta send me now. Du musst mich jetzt schicken. What's all the anxiety about? Was soll diese Furcht? I want to be. God told me I'm supposed to be on a worship team. Gott hat mir gesagt, ich soll am Anbetungsteam sein. Really? Wirklich? This is the Spirit of God. Das ist der Geist Gottes. The Spirit of God is peace. Der Geist Gottes ist Frieden. The Spirit of God is joy. Und Freude. The Spirit of God is love. Liebe. The Holy Spirit wouldn't say these things to you. Der Heilige Geist würde diese Dinge nicht zu dir sagen. If your heart wasn't in a place where it could receive the fruit of the Spirit. Wo dein dein Herz in einem Ort wäre, wo sie auch die Früchte des Geistes empfangen right? könnte. It's very simple. Es ist ganz einfach. So when I come to hear from God, also wenn ich komme, um das Wort von Gott zu hören, I'm looking beyond the speaker. Dann schaue ich über den Sprecher hinaus. And I'm listening. Und ich höre zu. You know, sometimes you can hear a bad speaker. Manchmal hörst du vielleicht einen schlechten Sprecher. You just think, man, oh man, what is that guy talking about? Und du denkst, worüber spricht der? He has like seven themes in one message. Er hat sieben Themen in einer Botschaft. I don't know where he's going. I'm completely lost. Ich weiß nicht, wo er hin will. Ich bin ganz verloren. And God says, und Gott sagt, be careful, don't get lost. Gott sagt, sei vorsichtig und, yeah, verlaufe dich nicht da. You say to the speaker, thank you, God spoke to me through your message. Und du sagst zu dem Sprecher, danke, Gott hat Gott zu mir gesprochen durch deine Botschaft. Yeah. He told me never be like that. Er hat zu mir gesagt, sei niemals so. God said, don't be like this. Und Gott hat gesagt, sei nicht so wie der. I remember when I was in Helsinki one time. Ich erinnere mich, wie ich einmal in Helsinki war. I was sitting next to Graham King. Und ich bin neben Graham King gesessen. He wasn't a pastor, he was just Graham King. Damals war noch kein Pastor, da war nur young Graham guy, King. Right? Einfach so ein junger Bursch. And he's sitting next to me. Er sitzt neben mir. And this guy is doing the introduction. Und dieser Mann macht da die Einleitung. And he's going on and on and on and on and on. Und er redet und redet und redet. I'm thinking, oh my gosh, like this guy's message was over 15 minutes ago. Und ich denke mir, dieser hätte schon vor 15 Minuten aufhören sollen zu sprechen. And finally I just turned to Graham and I said, und dann habe ich mich umgedreht zum Graham und habe gesagt, if you're ever a preacher, don't ever do this. Wenn du jemals ein Prediger wirst, dann tu niemals das. And he looked at me like, und er hat mich so angeschaut. God's gonna strike you. So Gott wird dich jetzt schlagen. Looked at me like, hat mich so angeschaut. Can you I said, don't ever do this. Und ich habe zu ihm gesagt, mach das he nie just so. Looked at me like, are you sure? Bist du sicher? Then Pastor Stevens came walking down. Und dann kommt der Pastor Stevens herunter. Mad as all get out. He was just verärgert. He came walking down. Kommt herunter. Stops right next to us. Und bleibt neben uns stehen. And says to us. Und sagt zu uns. Why does the preacher keep preaching when the Holy Spirit isn't there anymore? Warum muss der Prediger weiterreden, wenn der Heilige Geist nicht mehr dort ist? And I turned. I said, I told you. Ich drehe mich um zu ihm und habe gesagt, ich habe es dir doch gesagt. God was speaking. Gott hat gesprochen. Don't be like this. Sei nicht so wie der. He speaks in a lot of ways. Gott spricht auf viele verschiedene Puts Arten. Impressions on the heart. Und lässt so Eindrücke am Herzen. So anyway, Lord, speak to me. Herr, sprich zu mir. Your servant is listening. Dein Diener hört zu. Your servant. Dein Diener. And that's how we should be every service. Und so sollten wir sein in jedem Gottesdienst. Every time we open the Bible. Jedes Mal, wenn wir die Bibel öffnen. Put it right on your Bible. Kannst du das auf deine Bibel geben? Right on the front. Vorne. And then just say, Lord, speak to me. Herr, sprich zu mir. Thy servant is listening. Dein Diener hört zu. And then just read the first verse. Und dann lies den ersten Vers. And it says, my son, und da steht mein Sohn, if you will receive my words, wenn du meine Worte annimmst, and treasure my commandments within you, und meine Gebote in dir wertschätzt, then you'll know the fear of the Lord. Dann wirst du die Furcht des Herrn kennen. And you say, God, und du sagst, Gott, thy servant is listening. Dein Diener hört zu. I will treasure thy commandments in my heart. Ich werde deine Gebote in meinem Herzen Amen. Hochschätzen. Let's Amen. Pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight for these great stories in für the diese Bible. Wunderbaren Geschichten in der Bibel. And thank you that they're more than just stories. Und danke, dass sie mehr als Geschichten sind. Das sind deine Worte. And they're more than just written. Und mehr als nur geschrieben. But they're spoken to us through the Spirit. Aber zu uns gesprochen durch den Geist. We thank you tonight. Wir danken dir. Holy Spirit, thank you for speaking. Heiliger Geist, danke, dass du sprichst. To our hearts in many different ways. Zu unseren Herzen auf viele verschiedene Arten. In our prayers. In unseren Gebeten. In song. In Liedern. In discussions. In Diskussionen. Through your word. Durch dein Wort. And according to your word. Und nach deinem Wort. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.